Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 761, endlich neue Assistenten. Es bahnt sich was an bei Amazon mit neuen Assistenten oder, naja, sagen wir mal, der alte Assistent, ich will jetzt nicht den Namen nennen, sonst, ne, der Assistent mit A, sonst, ja, fangen wieder überall die Geräte an, ne, hier sich zu melden, schlecht. Aber es wird hier interessante, ja, einen interessanten Invite verschickt an die News Outlets. Und da wird für den 28. Februar, für den 26. Februar, genau, 26. Februar ein Event angekündigt. Und da gibt es verschiedene Ideen, was das denn sein könnte. Also schnell wurde spekuliert, ja, dass es vielleicht was mit dem lang erwarteten neuen Amazon Digital Assistant zu tun hat. Der soll ja in der Entwicklung sein, aber bisher hat sich noch nichts getan. Hintergrund ist der, bisher ist das System, naja, so ein normaler Assistent, also das ist nichts, da ist nichts Rauschendes mehr drauf, ja, aber das soll jetzt überführt werden in eine KI, so wie wir es jetzt so verstehen, ja, wie zum Beispiel im ChatGPT und so weiter, da hat Amazon was Eigenes entwickelt und das ist meiner Meinung nach auch dringend notwendig. Ich weiß nicht warum, aber es ist so, dass momentan die Erkennung immer schlechter wird. Es kann natürlich sein, dass es genau damit auch zusammenhängt, ist euch auch schon mal aufgefallen, bei der Texterkennung von der Tastatur, dass da auf einmal wesentlich andere Vorschläge gemacht werden als noch vor kurzem. Ja, also ich vermute, dass da auch eine AI bei der Worterkennung arbeitet und ignoriert eben vieles, was vorher ganz normal war. Ja, also ich schreibe oft gleiche Sätze. Und normalerweise hat immer ein Wort genügt und dann konnte ich einfach den Satz mit ein paar Mal Tippen vollenden. Ja. Genau. Jetzt kommen also ganz seltsame, unlogische Sachen heraus und ich denke, dass da eine AI hintendran arbeitet und versucht eben mit anderen Methoden das nächste Wort zu erkennen. Und das kann eben auch schlecht sein. Aber bei den Amazon Echo Geräten ist mir das aufgefallen, dass es momentan extrem schlecht ist. Auch die Erkennung des Aktionswortes, ja, also der Name des Ganzen, ist schwierig. Das heißt, ich muss oftmals Sachen zwei, sogar dreimal sagen, bis ich verstanden werde, bis überhaupt das Mikrofon angeht. Und das finde ich absolut übel. Also es wird immer schlechter und frustrierender, diesen Amazon Echo zu benutzen. Und da muss was getan werden und ich denke, das ist ein richtiger Ansatz, kommt zum richtigen Moment, denn insgeheim überlege ich schon wieder umzusteigen auf Google Gemini oder eben den Assistant, je nachdem, was eben da funktioniert für die verschiedenen Home-Geräte. Und also hier wird es jetzt langsam Zeit bei Amazon, weil das Problem ist natürlich, Gemini läuft auf dem Smartphone, aber das ist eben als Smart-Home-Gerät so nicht zu benutzen. Ja, es funktioniert zwar schon einigermaßen, ja, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel das sagen würde, ne, und dann würde es zwar funktionieren, aber wenn ich schon 2 Meter wegstehe und manchmal rufe ich eben auch durch den ganzen Raum, dann muss das eben aber auch funktionieren. Das geht eben normalerweise mit den schlechten Mikrofonen, die in den Smartphones eingebaut sind, also nicht. Da müssen schon 5, 6, 8 Mikrofone drin sein, die dann von überall her das hören. Das kann man dann auch sehr schön hören, wenn man mal so Aufnahmen kontrolliert, dass da auch die kleinsten Geräusche mit dabei sind. Und das ist halt sehr wichtig, dass das auch erkannt wird. Aber dennoch funktioniert eben die Erkennung nicht mehr gut bei den Echo-Geräten momentan. Deswegen dieser dieser Amazon Digital Assistant auf Steroiden mit KI-Funktion, das wird sehr, sehr interessant werden. Wenn es was kostet, ist das ganze System für mich tot. Ich habe es auch schon bei Gemini gesagt. Ich habe Gemini eine Zeit lang abonniert gehabt, also in diesem Paket mit freiem Speicher. Und habe das dann jetzt wieder deaktiviert vor einiger Zeit, denn ich sehe dann keinen Nutzen, was für mich ich glaube 13, 14 Euro, was das kostet, ja, wenn ich es richtig weiß, oder sogar noch mehr. Und das ist lächerlich. Das kann man vergessen. Das ist nicht wert für mich. Und weil es produktivmäßig eigentlich nichts bringt, groß. Und deswegen bin ich wieder zurück zur Standardversion von Gemini und fertig. Bei Echo Smart Speakers würde das genauso aussehen bei mir, als wenn ich dafür 10 Euro im Monat zahlen muss, damit ich eine KI kriege, dann pfeife ich auf die KI, sorry. Und wenn dann die Echos weiterhin so schlecht bleiben, dann wird eben ein anderes System genutzt, ja. Also habe ich kein Problem mit, ist zwar immer eine Umgewöhnung, weil, wenn man so wie ich, ja, weiß nicht, wie viel Geräte, das sind aber bestimmt 40, 50 Smart Home Geräte, die hier vernetzt sind, und alleine wenn ich schon denke, wie viel Lichter da vernetzt sind, ja, und dann denke ich, wird es wirklich eine Heidenarbeit werden, diese zu übernehmen. Ich sehe es auch immer, wenn ich die Geräte einrichte, zum Beispiel bei Google dann, Google Home, das ist dann nochmal eine ganze Ecke Aufwand. Es ist schon ziemlich kritisch, ja, das Ganze. Aber wollen wir warten, was da auf uns zukommt. Aber warum es denn letztendlich so gut wie sicher ist, dass es genau um das geht, bei dieser Ankündigung von Amazon. Die verschiedenen Werbebotschaften oder Bildschirme, die da gezeigt werden, ja, also hi there, join us, see what's next, you're invited und save the date. Die wurden bei verschiedenen Gelegenheiten ebenso separat gezeigt. Aber wenn man die aneinander reiht, dann bekommt man tatsächlich im Hintergrund, ist so wie Schleifen und so, wenn man die zusammensetzt, dann erscheint eindeutig das Wort Alexa. Also durchgehend, die Schleifen. Also Zweifel daran, dass das eindeutig Absicht war. Also, deswegen darf man das erwarten, dass es eben um diesen KI-Assistenten geht bei der Vorführung bei Amazon am 26. Februar. So, Dimensity 9400 SoC. Ich komme gleich dazu. Vielleicht von vornherein noch was, was ich letzte Woche eigentlich schon drauf hatte, und zwar ein minimalistisches E-Ink-Smartphone, das sehr, sehr günstig ist. Normalerweise bei diesen technischen Daten würde ich gar nicht groß davon sprechen, aber es gibt halt mehrere Besonderheiten, wobei so schlecht sind die gar nicht, die Daten. Sie sind halt bodenständig, weil das Gerät zum Beispiel für Spielen, könnt ihr euch ja vorstellen, vollkommen ungeeignet ist mit einem E-Ink-Display. Ja. Dieser schwarz-weiß E-Ink-Screen mit 6,13 Zoll bietet aber halt sehr gute Kontraste und Möglichkeiten, wenn man eben das nutzt für zum Beispiel Texte zu lesen oder einfache Sachen darauf zu machen, wo es eben nicht auf Farbe ankommt, und schnelle Bewegungen am Schirm. Das könnten zum Beispiel, ich weiß nicht, ob da jetzt wie gut da die Eingabemöglichkeiten sind, ein Stick, also so ein Stylus gibt es wohl nicht dafür, das ist sehr, sehr schade, aber immerhin, dann könnte da einiges tun, auch ohne jetzt Farbe zu haben. Man hat auch eine Kamera, die macht dann auch schwarz-weiß Bilder, Wahnsinn. Und so die normalen Android-Funktionen sind alle vorhanden. Das ist also ein ganz normales Android-Gerät. Man muss halt eben da ein paar Abstriche machen. Eben normale Spiele werden so eben nicht funktionieren. Aber Brettspiele beispielsweise, wo keine Animationen oder so vorhanden sind und Partie Schach oder sowas, das wird ohne Probleme funktionieren. Ja. Das Ganze hat 5G, Dual-SIM sogar. Und 8 GB RAM, 256 GB Storage, ein Mid-Range-Prozessor, das ist der MediaTek Dimensity 1080, 2,6 GHz. Und Android 14 ist drauf und kostet 439 Dollar. Also so schlecht ist es nicht für spezielle Anwendungen. Der 4500 mAh Akku hält halt entsprechend sehr lange, weil eben das ein E-Ink-Display ist, das dann auch ständig an sein kann, ohne dass es quasi Strom mit verbraucht und trotzdem augenschonend ist. Das ist schon eine coole Sache, finde ich. Die 20-Megapixel-Kamera hinten, wie gesagt, für Aufzeichnen, also für Fotos zu machen, finde ich sehr gut. Wenn man das Gerät zum Beispiel als Notizgerät nutzen möchte, ja, kann man schnell was abfotografieren als Dokument und hat es dann eben auch auf dem wunderbaren Display vorliegen. Schöne Sache also. Und wie gesagt, 4500 mAh Akku ist da eben sehr, sehr viel Power, weil das Gerät ja diesen Bildschirm hat. Dabei ist auch natürlich noch darf ja nicht fehlen, ne, die 5-Megapixel-Selfie-Kamera, Micro-SD-Karten-Slot, wunderbar übrigens für viele Dokumente mitzunehmen. Da könnt ihr euch eine ganze Bibliothek an E-Books mitnehmen, wunderbar. GPS, NFC, Infrarot-Port, also alles, was ein echtes Android-Phone hat. Und es ist ein echtes Android-Phone, nur eben mit E-Ink-Display. Wunderbar die Idee, und ich hoffe, dass es auch bei uns in unseren Breiten zur Verfügung steht bald. Das Teil kommt von BigMe und nennt sich Highbreak Pro. BigMe Highbreak Pro. Wunderbar. So, jetzt habe ich aber oft wunderbar gesagt, ja. Was ist denn heute los? Es hängt vielleicht doch am Super Bowl, ja. Also so mit fast kein Schlaf. Hallo, wo bin ich gerade? Ja, genau. Und da kann schon die ein oder andere komische Abart heute zutage kommen. Ich weiß ja auch nicht. Keine Ahnung. Aber wir gehen noch mal weiter. Und zwar der Dimensity. Dimensity 9400 Chipsatz, der ruled momentan die AnTuTu Benchmark-Liste. Das ist ja immer das, was ich auch schon gesagt habe: die entsprechenden Geräte, wenn die rauskommen, dann zählen die auch sehr stark, wie die Geräte angelegt sind. Das heißt ja nicht, weil ein bestimmter Prozessor drin ist, dass das Gerät dann gleich ja, schnell ist oder schnellster ist oder sonst irgendwas. Schon wäre ja jeder mit einem Snapdragon 8 Elite wäre dann das Schnellste. Geht nicht. Einer muss schneller sein, genau. Und die Unterschiede sind frappierend. Und jetzt hat diesen Monat Vivo X200 Pro die deutliche Führung übernommen mit dem Dimensity 9400, 16 GB RAM und 1024 GB Storage, also 1 TB Storage, und ist damit vor dem Ace 5 Pro mit dem Snapdragon 8 Elite, ebenfalls 16 GB RAM und 1 TB Speicher. Dahinter kommt ein anderes. Ich glaube, ist das Redmi 10 Pro Plus, weiß nicht genau, ist hier in Chinesisch, ja. Ebenfalls mit Snapdragon 8 Elite Prozessor, 24 GB Storage und 1 TB, Entschuldigung, 24 GB RAM und 1 TB Storage. Auch das wiederum deutlich hinten dran. Und dann kommt noch ein IQ 13 und dann kommt das nächste Dimensity 9400 auf Platz 5, IQ Neo 10 Pro. 16 GB Hauptspeicher, 1024 GB Storage. Und da seht ihr, wie groß die Unterschiede auch sind. Auf Platz 5 und auf Platz 1 ist ein Dimensity 9400 Gerät. Also Vivo X200 Pro ist momentan jedenfalls absolute Spitze, das schnellste Smartphone, momentan, das man für Geld kaufen kann. Und das ist nicht schlecht, weil das X200 Pro soll es auch bei uns dann geben. Coole Sache also. Ja, im Midrange-Bereich für das Redmi Turbo 4. Ja, ich habe gewusst, was bei uns, das wird bei uns als Pogo-Gerät verkauft, genau. Und das habe ich ja schon gesagt, das ist das beste Midrange-Gerät, das es momentan gibt auf dem Markt. Das kommt mit dem Dimensity 8400 Ultra, 16 GB Hauptspeicher, 512 GB Storage. Und das ist meilenweit vor dem Zweitplatzierten, das Ace 3V mit Snapdragon 7 Plus Gen 3, 12 GB Hauptspeicher und 512 GB Storage. Also das sieht man deutlich. In beiden Kategorien, sowohl im Midrange als auch im High-End-Bereich, ist momentan MediaTek Nummer 1. Coole Sache, endlich kristallisiert sich das auch mal raus. Ja, nicht schlecht, aber wie gesagt, nächste Woche oder nächsten Monat kann es schon wieder anders aussehen, wenn neue Geräte rauskommen, die eben noch besser optimiert sind, auch mit dem Snapdragon 8 Elite natürlich. Wie gesagt, auf die Geräte kommt es eben auch an. So, es gibt für die Audio-Fanatiker, ja, und wenn man zu dem allgemeinen, was man so im Internet liest, da auch zuhört, dann kommt man auf die Idee, dass ja fast alle irgendwie Audio-Fanatiker sind. Ja, da hören Leute auf einmal Sachen raus, die ja, die können eigentlich selbst Experten nicht mehr hören, aber man hört's, ne? Ist ja klar. Ja, manchmal ist halt der Wunsch der Vater des Gedanken, ne? Wie es so immer schön heißt, denn ja. Jeder ist Superman und jeder hat das Übergehör und ja, braucht so viel Megapixel, weil er hat ja eine übernatürliche Retina und so weiter und so weiter. Aber das liegt wohl in der Natur des Menschen, da kann man nichts machen. Aber manchmal ist es eben doch so, dass Unterschiede zu hören sind bei Audiosachen. Natürlich. Vor allem dann, wenn die Sachen an bestimmte Übertragungsstandard gekoppelt sind. Beispielsweise stellt euch mal vor, ihr habt kein LDAC, kein LHDC, kein AptX zur Verfügung und überträgt mit Bluetooth Audio an euren Bluetooth-Kopfhörer. Dann habt ihr nur noch das, ich glaube, SBC ist das Standardübertragungsprotokoll. Dann habt ihr ja das, was eben viele Leute noch kennen und sagen, oh nee, die Qualität ist zu schlecht. Und ja, da hört man wirklich einen Qualitätsunterschied. Also da muss man nicht da muss man kein Profimusiker sein, um da einen Unterschied zu hören, ja. Also definitiv. Wobei viele Profimusiker hören überhaupt keinen Unterschied mehr, weil sie halt taub sind. Ah, egal. Jedenfalls ist man dann eben angewiesen auf sein Smartphone und auf den Kopfhörer natürlich, was für Standards die haben. Momentan ist, finde ich, das Beste, was zur Verfügung steht, LDAC von Sony. Ja, unglaublich guter Sound möglich über Bluetooth. Und das hängt auch damit zusammen, weil es eben einen extrem guten, naja, Filter hat oder Dynamikanpassung hat. Ja, warum ist es überhaupt notwendig? Ja, ganz klar, weil es nicht lossless übertragen werden kann. Übrigens, AptX lossless ist nicht lossless. Um es mal gleich vorneweg zu sagen, weil da haben sich auch ein paar Audiofanatiker verbissen dran. Nein, auch wenn es lossless heißt, es ist kein echtes lossless. Es ist aber de facto lossless. Und de facto gleich gut von der Klangqualität ist LDAC. So, wie dem auch sei. Es gibt ein kleines Gerät für die Leute, die leider weder LDAC noch AptX Lossless haben und trotzdem versuchen, einigermaßen guten Sound rauszukriegen. Dieses ist als kleiner Bluetooth-Dongle ein Transmitter. Der ist wirklich sehr klein, der wird unten einfach in einen USB-C-Port gesteckt. Und dann habt ihr, egal was für ein Smartphone ihr habt, Zugang zu allen High-End-Codecs, die es momentan relevant gibt. Und zwar hat das Teil tatsächlich dran hier mit integriert alles, was Qualcomm zu bieten hat: aptX, aptX HD, aptX Lossless, aptX Adaptive, aptX Low Latency, zum Beispiel für Games besonders interessant. Dann ist das nicht irgendwie mit einer Verzögerung wird der Ton übertragen, sondern es ist wirklich ohne, dass ihr merkt, dass ihr jetzt einen Kopfhörer dran habt per Bluetooth, instantaneous, also perfekt. LDAC ist ebenfalls mit integriert. Für die Leute wie ich, die sagen, LDAC is the best, forget the rest. Ja, und es hängt ja natürlich auch mit den Geräten zusammen. Ich hab einen ultra teuren Sony LDAC-Kopfhörer hier. Der hat so einen fantastischen Klang. Also ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ja. Und der arbeitet aber mit LDAC. Der hat kein aptX Lossless drin. Und da nützt mir das auch nichts. Ja. Und von daher ist es dann eben sehr schön. Klar, ich habe ein Sony-Gerät und die meisten Geräte haben heutzutage LDAC, aber wenn ihr zum Beispiel ein älteres Gerät habt oder ein Gerät beispielsweise aus China, die sparen manchmal mit verschiedenen Codecs, ja, und dann haben die den einen oder anderen nicht drauf. Muss nicht so sein, hier mein ganz billiges hier und auch schon nicht mehr ganz neues Qbot King Kong Star, was ich als Geocaching-Gerät benutze. Auch das hat LDAC drin schon und kann sich dann eben mit dem Sony-Kopfhörer in sehr, sehr guter Soundqualität miteinander verbinden. Wahnsinn. Ja, aber so ist es. Und ihr könnt dann eben mit jedem Gerät, egal was es ist, euch verbinden und dann eben mit eurem Kopfhörer hören. Denn weil der eben alle bekannten Codecs kann, LDAC und so viele aptX-Codecs, unter anderem eben auch aptX Lossless, seid ihr überall mit dabei. Ja, und es wird mit den meisten Kopfhörern dann eben wunderbar funktionieren. Eines wird bestimmt von einem Kopfhörer unterstützt werden und dann ist es einfach sehr schön. Geht an euer Smartphone, an euer Tablet und jetzt aufgemerkt, auch an der PS5, an der Switch und viele andere Gaming-Handhelds, unter anderem eben auch Steam Deck. Und das heißt, dass dieser kleine Dongle ist universell einsetzbar. Überall, wo ihr guten Ton haben wollt, könnt ihr das Teil per USB-C anschließen und bam, ihr habt die bestmögliche Qualität über Bluetooth, die es eben gibt. Coole Sache meiner Meinung nach, und wer jetzt denkt, oh Mist, das Ding kostet bestimmt 200 Euro, nein, es ist auch von einem interessanten Anbieter, das Gerät nennt sich BT11, ja, und kostet, Moment, $44, ja, und von der Firma FIO, also FIIO. Die, ja, die ich schon einige Male erwähnt habe, mit solchen Dongles, Digital Audio Converter, die in Profi-Qualität quasi dann aus dem Smartphone digital die Signale extern umwandeln in analoge Signale und dann sogar eben Möglichkeiten bieten, um 4,4 mm Klinkensteckeranschlüsse anzuschließen für Spezialausgabe. Und es ist einfach fantastisch, ja, diese Dinger. Jetzt eben dieser kleine Bluetooth-Dongle für $44, der universell einsetzbar ist. Also für jeden Audio-Fan ist das eigentlich ein Muss. Weil bessere Soundqualität auf dem Smartphone über Bluetooth, wohlgemerkt, und anderen Geräten geht nicht. Ja. Wer natürlich sagt, okay, Kabel ist mir egal, ich will ein Kabel haben, ja, ich brauche kein Bluetooth, der kann sich dann eine von den Dongles von FIO aussuchen, die dann eben maximal mögliche Soundqualität an die entsprechenden Kopfhörer bringen. Aber das ist schon fantastisch, dass so ein kleines Gerät alle möglichen Protokolle für die Bluetooth-Übertragung drin hat und somit wird jedes Billig-Handy zum absoluten Audiogenuss. Coole Geschichte. So, Asus Zenfone 12 Ultra. das Teil wird bald auf den Markt kommen und wird einen Snapdragon 8 Elite-Prozessor drin haben und damit sehr, sehr, sehr, sehr schnell sein. Die Geräte werden geliefert bis zu 16 GB LPDDR5X RAM und 512 GB UFS 4.0 Storage. Das heißt, das Teil hat schon mal richtig Power. Das Zenfone 12 Ultra wird auch gleich mit dem Llama 3.8b Model von Meta ausgestattet. Ob das so gut ist oder nicht, weiß man nicht, beziehungsweise muss man selbst entscheiden. Die Kamera ist leider nur mittelmäßig. Ja, also darf man sich überhaupt keine Illusionen darüber machen. Schade eigentlich, dass bei so einem High-End-Gerät, so ein top ausgestattetes Gerät, was Speicher und die Prozessoren betrifft, dass das dann eben nur mit so einer schwachen Kamera ausgestattet ist. Sony Lycia 700 Sensor, ja, und 6-Achsen-Hybrid-Gimbal-Stabilisierer, aber das ist eben vielleicht auch mit einem Problem, denn die entsprechende Qualität, die dann herauskommt, ist eben nicht so toll. Dazu später gleich noch mehr. 32-Megapixel-Telefotolinse mit dreifach optischem Zoom. Und eine 120 Grad Ultraweitwinkelkamera und auch eine Selfie-Kamera mit 32 Megapixel. Also soweit ist zwar alles vorhanden, aber eben von der Qualität her nicht ganz so ansprechend. Das Display ist mit 6,78 Zoll OLED-Screen sehr gut wiederum. Ja, mit bis zu 120 Hertz Refresh-Rate und 144 Hertz Refresh-Rate. Optional verfügbar für unterstützte Spiele. Also nur für bestimmte Spiele sind die 144 freigegeben. Ja. Ist wohl eine Entscheidung, um den Akkuverbrauch im Zaum zu halten. Ja, 2500 Nits reicht für die Retina wegzubrennen. Gorilla Glass Victus 2. 5500 mAh Dualzellen-Akku. 25 Watt Wired Charging, 15 Watt Wireless Charging möglich und von 0 auf 100, also in 39 Minuten, ja, 0% auf 100%, und man soll mit einer Akkufüllung bis zu 26 Stunden auskommen. Das geht auch schon besser, das hat das Sony Xperia One Mark 6 gezeigt, aber schlecht ist es auf keinen Fall. 3,5 mm Klinkenstecker ist ebenfalls vorhanden und das dürfte wiederum einige Audiofans freuen. Dieses Gerät hat einen Dirac Virtuo für Kopfhörer. Das ist eine Technologie, um den Klang eben da noch ein bisschen zu verbessern. Und das arbeitet sowohl mit Kabel- als auch kabellosen Kopfhörern. Wie gut dann die Soundausgabe tatsächlich ist, ich mache mir da keine Illusion. Bisher hat es eigentlich nur zwei Geräte geschafft, das Moondrop und das Sony Xperia One Mark 6, die wirklich High-End-Qualität über den normalen Klinkenstecker rausgeben. Ansonsten gilt auch für dieses Handy ein Fio-Dongle und ihr seid dabei im absoluten Profi-Audio-Bereich. Coole Sache. Aluminiumgehäuse ist eigentlich ja Standard bei so einer Leistungsklasse. Ja, gibt es in verschiedenen Farben: Sage Green oder Sage Green, Ebony Black, Sakura White. Und das Sakura White gefällt mir ganz gut, weil es so einen leichten, eben ja, Sakura-Ton mit drin hat. Ja, man könnte auch seinen ganz leichten, ganz, ganz leichten Rosa-Ton. Wunderbar. Schon wieder wunderbar. Dual SIM 5G mit zwei Nano-SIMs, ja, und zusätzlich auch ein eSIM. Die kann man dann auswählen, ob man zwei Nano-SIMs oder ein Nano-SIM, ein eSIM haben möchte. Und also nicht, dass man, das sind drei SIMs drin, aber entweder zwei Nano oder einen Nano und ein eSIM. Das ist ja auch schon vollkommen okay. Das Gerät kommt in Europa und ist mit 1.100 Euro veranschlagt. Wer bis zwischen 6. Februar und 28. Februar das Teil bestellt, vorbestellt, der kriegt einen Spezialpreis, 1.000 Euro, kriegt also quasi 100 Euro geschenkt. Ist also ein interessantes Gerät, muss man definitiv sagen, aber es hat auch ein paar Schattenseiten. Immerhin ist das gar nicht so extrem billig. Okay, für 1.000 Euro, wenn man das noch erlassen kriegt, ich glaube, das wird eines der günstigsten Geräte für die nächsten Monate sein, was mit einem Snapdragon 8 Elite Prozessor auf den europäischen Markt kommt. Aber dennoch hat Android Central das Teil schon getestet, ja, und leider auch ein paar Schwächen gefunden. Zunächst mal ist ein großes Thema. Wie gesagt, es kostet ja schon 1.000 Euro, Regulärpreis 1.100. Da ist man eigentlich in der Erwartung, dass man hier 4 Jahre oder mehr Software-Support bekommt. Ja. Die sagen zwar nichts Genaues, was die, wie lange es Sicherheitsupdates geben wird, aber es gibt nur 2 US-Updates. Und das bedeutet im Prinzip 2 Jahre, beziehungsweise wenn es nach dem neuen Zyklus zählt, wäre das ja sogar nur 1 Jahr US-Updates. Ja? Und danach, wie lange Sicherheitsupdates, keiner weiß es. Ja? Also die Update-Policy hier bei Asus ist wirklich übel, was das betrifft. Und somit ist das Asus ZenFone 12 Ultra halt auch ein bisschen so ein Wackelkandidat für viele, denn das ist nicht mehr zeitgemäß, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann die Kameras, kommt auch Android Central zum Schluss, dass die nicht so gut sind wie die vergleichbaren Konkurrenten und damit eben auch wieder in einem weiteren Punkt abgeschlagen. Und das sind schon 2 wichtigen Sachen. Kamera, also sorry, Fotos machen ist heutzutage eines der wichtigsten Dinge, die man mit dem Smartphone macht. Wie gesagt, Android-Updates erwartet man eigentlich heutzutage auch mehr. Dass jetzt kein Ladegerät in der Box drin ist, das ist zu verschmerzen. Ehrlich gesagt, ich bin froh, ich habe keine Lust, noch mehr Kram einlagern zu müssen hier. Ich habe so viele Ladegeräte, ich kann jemanden mit tot werfen mit diesen Dingen. Ja, es reicht jetzt langsam. Ich brauche kein Ladegerät. Zumal ich sowieso meine eigene Ladestation habe, über eine Powerstation, die ich mit Solarenergie auflade. Alle Netzteile, die dabei sind, sind für mich vollkommen interessant. Es geht alles nur in die Powerstation. Dann, okay, teuer, ja, aber möglicherweise günstiger als die Konkurrenz mit dem gleichen Prozessor, da wird man sehen. Ansonsten ist es aber okay. Hervorragend ist das AMOLED-Display. Auch die Gaming-Funktionalität ist da gut. Ja. Und es ist kaum Bloatware drauf. Also das heißt, man hat ein recht aufgeräumtes Android-System, das gut ist. Ja, die Akkulaufzeit ist auch okay. Wie gesagt, 26 Stunden am Stück ist schon ordentlich. Ne? Aber es gibt noch einen großen Punkt. Der ist wirklich frappierend. Hier wird auf der Rückseite, wie leider so oft, leider viele Geräte benutzen auf der Rückseite Glas. Ich weiß nicht, warum... Warum das so in ist, vielleicht wegen den Wireless Charging Sachen. Da gibt es nur Plastik oder eben Glas, weil Metall geht nicht. Ja, okay. Aber dass das so leicht kaputt geht, wie hier bei dem Test von Android Central, ist schon ziemlich arg. Also nicht, dass ihr das falsch versteht. Android Central hat keinen Falltest oder so gemacht. Der Tester dem ist es einfach aus der Hand mal geflogen, ja, und ist eben auf dem Boden. Also das war nicht sehr hoch, ja. 2 Fuß, wie viel ist das? Keine Ahnung, ne? Also nicht besonders hoch. Und ist aufgeschlagen und das ganze Glas hinten ist kaputt. Alles durchzogen, ne? Die sogenannten Spinnweben. Damit war die Rückseite von dem Smartphone komplett ruiniert. Mit einmal einfach nur hinflatschen. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wenn man das da zum Beispiel dann vergleicht mit dem Samsung, ich bin kein Samsung-Fan, aber und das ist auch ein bisschen teurer, nur das hat die Woche gerade über einen Falltest überstanden. Aufs Glas vorne, aufs Glas hinten, auf die Kanten längs und auf die Kanten senkrecht. Und das Glas ist nicht kaputt gegangen. Und das Ding ist von Augenhöhe, wie groß war der? Ich weiß nicht genau, 1,80 Meter oder so, Augenhöhe auf Beton gefallen. Okay? Und es hat's ohne Glassprung überlebt. Und das Teil stürzt aus 2 Fuß einfach nur so ab und geht sofort kaputt. Wundert mich auch nicht, weil das Glas ist an der Ecke hinten abgerundet. Somit ist die Chance, dass das aufs Glas fliegt, extrem hoch. Und wenn natürlich auf einem Punkt das Teil hinfliegt, da ist die Energie dann zu groß, dann splittert das Glas und fertig. Ne? Wie sagt hier der von Jerry Rick Everything immer, Glas wird brechen. Ende. So. Okay, aber es ist halt eben auch deswegen so, weil so zumindest Android Central, es wird Gorilla Glass 3 benutzt und normalerweise erwartet man dieser Tage eben Gorilla Glass Victus oder Victus 2, was eben besser ist für diese Fallschäden da abzumildern. Schade. Also ein ja nicht ganz billiges, empfindliches Smartphone mit ein paar Schwächen, was die Kameras anbetrifft, und eben die Updates Policy, aber trotzdem würde ich nicht ganz abschreiben, weil es eben doch sehr viel Power bietet für das Geld. So, dann haben wir noch das Xiaomi 15 Ultra. Da sind neue Bilder aufgetaucht in einem Design wie so eine alte Kamera, so Leica-Kamera. Ja, also wirklich oben so silberner Streifen. Ja, dann so ein schraffiertes Schwarz. Ja, so ein texturiertes Schwarz, wie so die alten Kameras eben hatten. Ja, und dann eben dieser runde Kreis. Und Achtung! Jetzt ist wieder so ein runder Kreis zu sehen und eben doch nicht, wie es auf anderen Bildern gezeigt wurde, andere Renderings. Vielleicht gibt es da auch mehrere Versionen. Jedenfalls das Xiaomi 15 Ultra in diesem Leica-Design ist tatsächlich, sieht wirklich so aus wie eine Kamera. Ja, finde ich ziemlich cool. Und die Kamera ist auch sehr, sehr gut. Ja. Die einzelnen technischen Daten habe ich ja schon mehrmals gesagt, will ich jetzt nicht wieder wiederholen, aber das Gerät wird schon ein Hammer werden. Die Frage ist nur, was wird es kosten? Billig wird das Teil jedenfalls nicht werden. Mal gucken, wer sich da überbietet. Hier vielleicht Samsung und Xiaomi machen vielleicht einen Preiskampf nach oben. Na, wer ist der teuerste? Yay. Keine Ahnung. Die Peppel ist ja bald zurück, wie es aussieht. Es geht jetzt schon langsam, aber sicher rund. Und es wird ein bisschen konkreter. Das Teil ist schon als Open Source raus und der Pebble-Gründer hat bereits geschafft, dass es Pebble OS auf einer neuen Hardware-Basis läuft. Und jetzt hängt es nur davon ab, wie groß die Nachfrage ist, ob der Produzent, ja, dieser Hardware, der sitzt in Shenzhen, in China, wie viel Interesse da besteht und könnte dann quasi sofort anfangen auf dieser Basis mit der Produktion von diesen Geräten. Coole Sache. Es müssen sich nur mehr Leute finden oder viele Leute finden, damit sich das natürlich auch lohnt. Der kann nicht bei einem Produzenten in China hingehen und kann sagen, wir hätten gern 100 Uhren. Dann sagt er, ja, okay, da machen wir aber nichts mit Maschine, können wir gleich vergessen, ja, geht nicht, Ende. So. Und dann muss der hingehen und ja, sagen wir 10.000, 100.000 oder mehr, ja, und dann funktioniert es. Also hoffentlich melden sich viele Leute. Das könnt ihr übrigens auch tun. Auf der Webseite repeople.com, REPE BBLE.com, Repeople. Und dort gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel eine schöne Animation, wenn ihr dann auf Learn More klickt, könnt ihr hier I want one, sign me up. Das ist noch nicht verpflichtend. Ja, ihr werdet einfach nur um euren Namen gebeten. Da könnt ihr auch euren Nickname eingeben oder sowas mit einer E-Mail-Adresse. Und anwählen, ob ihr ein iPhone oder ein Android habt, sehr wichtig. Nicht, dass das Teil am Schluss nur mit einer iPhone-Software ausgeliefert wird. Also, ja. Das Land müsst ihr angeben und ihr könnt wählen, ob ihr dann euren Namen auch auf die Thank You-Karte für Google setzt, weil die eben erlaubt haben, dass das Open Source PebbleOS veröffentlicht werden darf. Nicht schlecht. Und dann könnt ihr eben auch noch hier euch eintragen und dann weiß der Mensch hier, dass ihr an einer Pebble interessiert seid. Wie gesagt, das ist nichts Verbindliches, aber das hilft dann zu planen und ihm zu zeigen, ja, hier sind Android-User, ja, die Interesse haben an der Pebble. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig. Viele Projekte sind gescheitert, weil die gar nicht gewusst haben, wie viel Interesse eigentlich bei den Menschen vorhanden ist an manche Sachen. Ja. Sehr schön. Und deswegen empfehle ich euch hier bei repebble.com, euch hier zu registrieren, einzutragen, dass ihr eine Pebble wollt, also dass ihr einverstanden seid, eine neue Pebble zu produzieren, ja, und das ist dann auch ein Ansporn für den Entwickler. So, das Jule Amor 28 Ultra Thermal, das ist ein Name, ne? Smartphone, ist jetzt auch draußen, aber ich habe da ein paar kleine Probleme damit. Wenn ihr an ein Amor 28 Ultra denkt von Ulefone, ja, dann denkt ihr an, wow, ein cooles neues Gerät, das für einen super genialen Preis erhältlich sein wird. Aber die Anwandlung hat ja Ulefone schon des Öfteren gezeigt, ein teures Smartphone mal zu produzieren. Ja, die haben das öfters mal angekündigt. Fakt ist, es ist aber nie eins rausgekommen. Und stattdessen eben Geräte im Mid-Range-Bereich, ja, im echten Mid-Range-Bereich, also nichts High-End oder sowas, mit, ja, sagen wir mal, überschaubaren Prozessoren, ja, auch wenn oft viel RAM dabei war, aber mit Features eben wie zum Beispiel so eine Thermal-Kamera, da haben die sehr viel Erfahrung damit. Nur jetzt gibt es mit dem Amor 28 Ultra, oder soll es bald mit dem Amor 28 Ultra ein Gerät geben, das wirklich extrem gut ausgestattet ist. Ein 6,67 Zoll, 120 Hz AMOLED-Screen. Mit 50 Megapixel, 1 Zoll Sensortyp Main-Kamera. Und hier sagen alle, auch GSM Arena, die Kameras sind top. Das sieht man hier auch dem 1 Zoll Sensor. Ja. Das ist diesmal nicht so, dass die Kameras wieder so Billigkameras sind, die man kaum verwenden kann, auch wenn sie viel Megapixel haben, sondern die hier, die haben nicht ultra viel Megapixel, sondern die sind saugut. 50 Megapixel, 1 Inch Sensortyp. als Hauptkamera eine 64-Megapixel-Night-Vision-Kamera und, das ist die Besonderheit, ein ThermoView Pro Thermal-Kamerasystem, ja, das tatsächlich also thermische Infrarotaufnahmen machen kann mit Temperaturbestimmung, perfekt für Geocacher, Handwerker oder vor allem die im Dunkeln alles sehen wollen an Objekten, die leben, nicht schlecht. IP68, IP69K ist obligatorisch für die Armor-Geräte, genauso wie der Miele-Standard 810H. Das Ding könnt ihr auch noch als, ja, als Waffe benutzen, ja, wenn euch ein Wildschwein nachts beim Geocachen über den Weg läuft, so robust sind die Teile. 10.600 mAh Akku, dann dürfte auch klar sein, dass das Teil auch wirklich so benutzt werden kann, denn das Ding ist ein richtiger Klopper. Ja, es ist nichts für die Hemdtasche, sondern das Ding ist für Outdoor, Ausdauer gedacht, aber eben in einer Klasse, die High-End-Smartphones bieten. 120 Watt Wired Charging und 50 Watt Wireless Charging. Dann machen wir mal bei diesem Thermal, mit dieser Thermal-Kamera weiter, ja. Das ist wirklich also keine Spielerei mehr, sondern das ist eine richtig brauchbare Kamera. Zusatzgeräte, die es gibt, möchte ich jetzt gar nicht groß erwähnen. Es gibt noch so ein Mikroskop-ähnliches Teil dafür. Funktioniert auch wirklich sehr gut. Wurde auch getestet hier, aber das ist eigentlich irrelevant. Verbaut ist ein 9300 Plus Prozessor mit 4-Nanometer-Technologie, 16 GB RAM und 1 TB Storage ist mit an Bord gleich. Ja. Klasse Sache. Also tolle Kamera, tolle Ausstattung, super schneller Prozessor, Thermal-Kamera. Ja. Und also ich weiß nicht, was man da noch mehr will. Das ist das ultimative Outdoor-Gerät. Ja. Nur, ja, der Preis, der ist dann eben, ja, sag ich mal, so untypisch für Ulefone, dass das alles wieder negiert. 1.400 Euro soll das Teil kosten. Das ist dann dieser Schock, den ich schon oft gesagt habe, wenn eine Marke, von der man erwartet, dass sie sehr preiswert ist, also das heißt bester Preis für beste Hardware, dann und dann kommt die super tolle, extrem gute Hardware, aber der Preis ist, naja, okay, ich meine, da kriegt man schon fast ein Samsung S25 Ultra dafür. Und seht ihr, da hängt es dann aus, auch wenn das Teil besser ist als das Samsung S25 Ultra, ja, wobei, das kann man noch diskutieren, also das möchte ich jetzt nicht als Fakt darstellen, aber immerhin, das hat eine Thermal Imaging Kamera, ja, ein 1-Zoll-Kamera und wesentlich bessere RAM-Ausstattung, als das teuerste S25 Ultra. Aber trotzdem, ja, sind die dann schon so nah beisammen, dass man dann sagt, naja, Moment, aber Samsung ist schon, ne, also ich meine, das ist ja eine bekannte Marke und so weiter, ne, und Ulefone, also, ja, kann ich nicht, oder, ne, also, sprich, Ulefone muss billig sein und Samsung, pff, ob die teuer sind, das interessiert schon kein Mensch mehr. Ja? Aber bei Ulefone interessiert es schon. Und deswegen ist es wirklich, also ich finde, das ist schon absurd, so viel zu verlangen. Ich weiß nicht, ob das dann wirklich so viel verlangt wird. Manchmal sagt auch Ulefone, ne, zum Preis so und so viel und dann ja, ist es 2-3 Tage für den Preis und dann auf einmal ist es nur die Hälfte vom Preis oder sowas, ja. Ich weiß nicht warum, manchmal ist es auch umgekehrt, die verkaufen manchmal Geräte für 299 und zwei Wochen später kostet 549 und dann wird es wieder ein bisschen billiger, also ist es ein bisschen durcheinander, deswegen die Preise, sobald es verfügbar ist, noch ist es nicht verfügbar offenbar, einfach angucken und dann Urteil fällen, also für mich wäre 1.400 Euro für so ein Smartphone von Ulefone eigentlich nichts. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wir schon gerade vom Samsung Galaxy S25 Ultra gesprochen haben, ich habe ja gesagt, mit dem Falltest, ja, also das ist unglaublich, dass das Gerät das alles unbeschadet überstanden hat. Das ist irre. Aber trotzdem, was auf der Vorderseite an Glas verbaut wurde, ist schlechter als das S24 Ultra. Das hat ein Test bei Cherry Rig Everything hier gezeigt. Der hat nämlich ein Level quasi weniger gemacht. Also mit diesen Kratzdingern da, ne? Kratzdingern. Also, ich muss ein bisschen ausholen. Es gibt solche Kratzer, sage ich mal, ja, und die haben vorne an der Spitze bestimmte Härten, ja. Und normalerweise geht's los mit Level 6, wo leichte Kratzer zu finden sind, und Level 7, wo dann stärkere Kratzer zu sehen sind. Und gut war eben bei dem S 24, das war eine ganze Stufe besser. Ja, das heißt also, das hat erst bei Level 7 angefangen, Kratzer zu geben. Und das hier gibt schon bei Level 6 Kratzer sichtbar ab. Und das heißt, dass das Glas, das S25 Ultra Glas, schlechter ist als das S24 Ultra Glas, das verwendet wurde. So einfach ist es. Okay, gut. Aber immerhin, es ist so robust, dass es gut hinhaut, ja. Ich mache das jetzt diese Woche nicht mehr, aber nächste Woche werde ich noch was sagen. Samsung Galaxy S25 Ultra gegen Nubia Z70 Ultra. Da dürft ihr also auch gespannt sein nächste Woche. Aber jetzt noch interessanter erstmal die. Ach, vielleicht noch mal kurz. Die wöchentlichen Umfragen bei GSM Arena haben bei den Leuten von, die für ein S25 Ultra interessiert sind, ergeben, dass sie die Funktionen vermissen, zum Beispiel, die eben der S Pen jetzt nicht mehr hat, wie zum Beispiel die Remote Control Funktion. Ja, es ist jetzt nur noch ein Dump Stylus. Vorher war das ein Bluetooth Stylus. Und ja, also das ist schon ein bisschen nervig für manche offenbar in den Umfragen, aber naja, gut, das wird jetzt, ich sag mal so, nicht ausschlaggebend sein, denke ich. Ne? Ja. Dann haben wir noch hier Google Fotos. Da wird jetzt ein Wasserzeichen angeführt für den Magic Editor, wenn man damit Bilder quasi mit diesem Reimagine-Tool bearbeitet. Das ist jetzt nicht für alle Tools so vorgesehen, ja, aber wenn man Reimagine benutzt, das ist ein ganz interessantes System, wo Bilder quasi schlechte Bilder durch AI quasi so aufgewertet werden, dass also auch ein Pixelbrei zu einem richtigen Bild wird. Ja, unfassbar. Aber das ist natürlich dann nicht mehr wirklich das echte Objekt. Und um dem Rechnung zu tragen, hat jetzt eben Google schon dieses Wasserzeichen eingeführt, um so bearbeitete Bilder, von Bearbeitung kann man da schon nicht mehr sprechen, ersetzte Bilder, ja, zu kennzeichnen, eben nicht nur mit den zusätzlich, ja, mit diesen Metadaten, die in dem Bild sind, die EXIF-Daten zum Beispiel, zusätzlich ist jetzt eben die Synth-ID eingeführt worden, die auf dem Screen, also praktisch auf dem Foto, ein unsichtbares Wasserzeichen integriert, so dass mit Gemini beispielsweise festgestellt werden kann, ob das ein mit Reimagine bearbeitetes Bild ist oder nicht. Das ist natürlich zweischneidiges Schwert. Man hat damit quasi ja, seine eigenen Bilder für manche entwertet, die eben nicht verstehen, was das bedeutet. Weil einfach nur zu sagen, das ist nicht echt, das greift zu kurz. Kein Bild ist echt, um es nur nochmal philosophisch zu sagen. Echt ist nur das, was echt ist, nicht was man aufnimmt in einem, egal ob analog oder digital, Fotoapparat. Das ist nicht echt. Sorry. Google Pixel 9a, European Version, also die Preise dafür, sind jetzt mehr oder minder offiziell, ja, wird am 19. März die Vorbestellung für USA freigegeben, am 26. März wird es dann ausgeliefert. Ähnlich sieht es hier auch in Europa aus. Am 19. Kann man es also bestellen. Am 26. März wird es ausgeliefert. Und die Preise für dieses Gerät in Europa sind natürlich mal wieder teurer als die US-Preise. Ja? Aber halt sich noch im Rahmen. 549 € für die 128-GB-Version. und dann für die richtige Version 649 € mit 256 GB Speicher. Warum 128 GB allerdings 100 € kosten, das muss mir Google gern mal erklären. Das ist ja schon mehr als Apple-like hier. Ja, das ist, also ich weiß nicht, was die da machen gerade, aber verkohlen, an der Nase herumführen können sich die User selbst. Also ehrlich gesagt, ich würde mir kein Gerät mit 128 GB Storage kaufen. Aber für 649 € würde ich mir auch kein Gerät für 256 GB kaufen. Ja? Wenn der Unterschied 100 € beträgt zwischen für 128 GB, also würde ich mal kein Pixel 9a kaufen. So, ganz einfach. Ja, knallhart, sorry, tut mir leid. Die Firmen wollen knallhart abzocken, dann tue ich sie knallhart abblitzen lassen. So einfach ist das. Egal, was für ein Name das ist. Und wenn es Google ist und wenn es meine eigene Firma wäre, würde ich sie fertig machen. So. Ja, ansonsten 8 GB Hauptspeicher ist dann sowieso vorbei. Ne? 8 GB Hauptspeicher. Und Tensor G4-Prozessor. Okay, das ist ehrlich gesagt wurscht. 5100 mAh Akku, 48 Megapixel Sensor. Ja, ein teures Midrange-Gerät halt. Aber ansonsten, ja, ist halt Google. Man kriegt Updates bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und wenn das wichtiger ist als ein vernünftiges Smartphone, dann ist das ja wunderbar. Aber es ist ja auch so, muss man sagen, das Google Pixel 9a ist eben die A-Version und das ist ja schon abgespeckt. Warum man das kaufen soll, weiß ich nicht. Vielleicht dann überlegen, ein richtiges Pixel 9 zu kaufen und nicht diese abgespeckte Mini-Version, die dann effektiv teurer ist. So, Google Maps 20 Jahre alt wird Google Maps und es ist wirklich eine weltverändernde Sache gewesen, was Google damals gemacht hat mit Google Maps. Teure Navigationsgeräte, ja, waren dort erst, sag ich mal, im Kommen. Ja, dann kam auf einmal dieses 2005, ja, noch vor übrigens den Smartphones, ja, kam dann das raus und was man damit schon machen kann, es war absolut fantastisch. Ich hatte sogar schon damit Geocaching gemacht. Ich glaube 2006 war es, ja, da war das G1 noch nicht auf dem Markt, ja, also es gab da noch kein Smartphone mit Maps drauf, ja. Und dann habe ich mir daheim bei Google Maps die Satellitenansicht ausgedruckt und damit konnte man in urbanen Gegenden wunderbar geocachen gehen, weil wenn man da vor Ort steht und sagt, ah ja, das ist das, okay, da muss der Cache hier liegen und zack, ne? Wunderbar. Geht also und man konnte damit verrückte Sachen machen, auch weiß er noch, wenn ich mit dem Auto irgendwo hingefahren bin, habe ich dann die Route ausgedruckt und habe sie hingelegt und bin dann quasi nach der Route gefahren. Das alles wurde dann viel vereinfacht, als natürlich die Smartphones rauskamen und dort dann Google Maps drauf war. Das war übrigens eins der Hauptdinger für ein Android-Gerät. Ja, bei Apple gab es sowas nicht. Und dann kam auch bald drauf die Turn-by-Turn-Navigation mit Sprache und dann war eigentlich der Untergang der traditionellen Navis besiegelt. Es gibt immer noch Leute, die halten sich an die traditionellen Navis, weil sie nicht wissen, wie gut Google Maps wirklich abschneidet. Im Moment setzt aber ein Umdenken ein. Jeder größere Automobilhersteller setzt mittlerweile auf Google Maps in seinem Auto, weil das die aktuellsten Karten sind, weil die aktuellsten Verkehrsinformationen vorhanden sind. Und so viele andere Funktionen, wie zum Beispiel Ladepunkte für E-Autos mit automatisch einplanen und alles von Empfehlungen, Hotels, alles. Man kann alles über Google Maps machen. Das ist so fantastisch mittlerweile geworden, dass es hier die ultimative Informationsquelle ist, wenn man irgendwo hingeht. Finde ich absolut cool, das Ganze. Ich habe schon seit Ewigkeiten keine andere Navigationssoftware mehr benutzt, als außer eben Google Maps. Und das Ding hat mich schon überall hingeführt, in Deutschland, außerhalb von Deutschland. Und ja, es ist einfach ein Tool, das alles verändert hat. Alles. Der Umgang mit der Technologie, die wir alle jeden Tag nutzen, der Nutzen von Smartphones, ja, alles wurde dadurch komplett aufgewertet. Aber auch schon bevor es eben dieses Smartphone gegeben hatte, hat es einiges verändert. Wie gesagt, mit ausgedruckten Satellitenansichten und Karten, die man vorher nur durch teures Geld oder gar nicht bekommen konnte. Satellitenansicht, ja, also ja, eine Turbokarte konnte man holen. Aber wenn man so eine Turbokarte hat und steht dann vor Ort und sucht eine Bank, wo der Geocache zum Beispiel drunter liegt, ja, dann ja, nützt die Turbokarte überhaupt nichts, ja, gar nichts. Und tragt mal die GPS-Koordinaten auf eine Turbokarte ein. Viel Spaß. Ja. Und dann eben Google Maps. Ja. GPS-Koordinaten eingegeben, Punkt in Satellitenansicht angezeigt, ausgedruckt, ja, Ende, das war's. Und man konnte exakt schon damals, ja, auf wenige Meter genau die Position bestimmen. Hammerhart. Und deswegen wird es für mich immer eine Art von Neustart sein, der vom Umgang mit den digitalen Techniken, Computer, ja, in der Realität. Bis, ich sag mal so, bis dorthin war für normale Menschen oft alles nur, ja, Spielerei am Computer. Aber mit Google Maps konnten endlich auch Leute, die keine Textverarbeitung oder Tabellenkalkulation brauchten, oder auch Leute, die kein Interesse an Spielen hatten auf dem Computer, ja, konnten dann auf einmal einen richtigen Nutzen daraus ziehen. Google Maps ist wirklich ein faszinierendes Produkt gewesen, das alles verändert hat. Und das auch gleich mehrfach. Dann kam ja auch Street View, ja, das bis zum heutigen Tag genutzt wird von den Menschen, sogar von den Menschen, die ihre eigene Fassade verpixeln lassen. Ja, keine Ahnung. Aber ohne Street View würde ich in viele Gebiete erst gar nicht hingehen, und ich habe es auch schon gehabt, dass ich, wenn ich nicht gucken kann mit Street View, wo ich da hingehe, dass ich auch gar nicht erst hingehe. Ja, so ist es. Ja, so ist es. Weil das kommt mir dann komisch vor. Zum Glück wird Street View immer weiter ausgebaut, auch in Deutschland kommen immer wieder mehr Street View Optionen zutage. Nur mal, um es nochmal deutlich zu sagen, damals hatte Google freiwillig aufgehört, rechtlich darf Google das machen. Und da kann irgendwelche Regierungen oder Bürgerbewegungen können dann so oft protestieren, wie sie wollen. Rechtlich gilt die Panoramafreiheit, und damit ist das Ding abgesetzt. Fertig. Und Google hat dann freiwillig nachgegeben, aber jetzt kommen sie wieder, und ich glaube, das nächste Mal geben sie nicht mehr nach, und das ist auch gut so. Ich bin sehr froh, dass andere Länder der Erde nicht so schlimm sind wie in Deutschland, denn da ist es schon extrem hilfreich, wenn man schon vor Abfahrt hier alles genau überprüfen kann, wo was liegt, wie man sich fortbewegt und wie die Straßen sind, und vielleicht auch Gebiete, wo man nicht unbedingt jetzt hingehen sollte. Unglaublich, was man alles mit Street View sieht. Also es war wiederum ein Teil, ja, was eben dann aufgewertet wurde und fantastisch einfach. Okay, genug des Lobes für Google Maps. Wir gehen mal weiter zu Android 16. Da gibt es bessere Unterstützung für physische Keyboards, ja, also für echte Keyboards. Da kann man nämlich jetzt auch Shortcuts neu anlegen für echte Tastaturen, die eben am Gerät angeschlossen sind. Finde ich spannend, weil immer mehr auch bei mir wieder der Drang rauskommt, das Smartphone als Computer zu benutzen, ja. Denn ich sag's mal so, ich habe hier Raspberry Pis, ja, mehrere. Ich habe hier einen Mini-PC und wisst ihr, wie frustrierend das ist, zu wissen, dass mein Smartphone, das hier neben gerade, während ich hier am Computer die Aufnahme mache, liegt das Smartphone hier nebendran ungenutzt rum und das Teil hat eine saugute Energieeffizienz, ja, also vom Stromverbrauch her ist das Ding wirklich gut und ist so viel schneller als hier dieser Mini-PC, aber so viel schneller. Das ist gar nicht mehr, das ist gar nicht mehr zu tragen. Also hier 1080p mit 60 Frames pro Sekunde geht hier gerade noch so. 4K kann ich noch nicht mal probieren, ohne dass ich eine Dia-Show habe. Aber wirklich Dia-Show mit ein, zwei Sekunden zwischendrin. Und bei diesem Smartphone, das hier neben liegt, ist 4K ganz normal. Also das ist ganz. Ganz normales, eine ganz normale Ausgabequalität. Ohne dass hier irgendwelche Ruckler oder sonst was auftreten. Sogar in HDR, alles da irre. Die Games, die darauf laufen, die würden auf dem Pi noch nicht mal im Traum laufen. Ja, so arg sind die. Ja, es hängt zwar natürlich auch ein bisschen am Betriebssystem, ja. Drauf ist, auch mit dem Pi kann man schon mit dem Android-Betriebssystem gut was machen, ja. Aber man sieht die Prozessoren und ich habe hier nur einen Snapdragon 8 Gen 3, ja. Die sind so viel besser als die Prozessoren von eben Mini-PCs oder Raspberry Pi-Geräte, dass das wirklich schon frustrierend ist, dass das Gerät hier nebendran liegt und nicht genutzt wird. Und deswegen jede Bestrebung von Google, hier das Gerät als Computer einzusetzen, mit Anschluss von Tastatur, Maus, ja, und so weiter, finde ich sehr, sehr gut. Der Zeitpunkt wird vielleicht kommen, an dem wir gar keinen Laptop oder keinen Desktop-PC mehr brauchen. Ja, Laptop vielleicht noch für unterwegs, aber Desktop-PC mehr brauchen und dann einfach das Smartphone an den Monitor anschließen. So habe ich es ja auch schon mal eine Zeit lang gehabt mit dem Honor View 10, Entschuldigung, Honor View 20. Ja, war fantastisch. Aber naja, das Gerät, irgendwann ist es halt auch nicht mehr zu benutzen, weil es keine Sicherheitsupdates mehr gibt. Und dann die nächsten Geräte, wo ich hatte, hatten diese Funktion nicht. Bei Samsung gibt es Samsung DeX. Ja, hier mit meinem Sony Xperia One Mark 6 geht's auch. Ja, ich glaube, ab Android 14 oder vielleicht sogar schon vorher, ja, möglicherweise sogar schon vorher, gibt es eine Funktion in den Entwicklereinstellungen, bei der man dann eben auch diesen Desktop-Modus freischalten kann. Da eine schöne externe Tastatur dran, wunderbar. Und jetzt eben die Erweiterung dafür. Jetzt kann man hier auf externe Tastaturen Shortcuts legen für zum Beispiel bestimmte Apps, ja, wo man dann einfach aufrufen kann. Und da fühle ich mich echt zu Hause, weil ich habe hier in allen meinen Systemen hier die Shortcuts hinterlegt, ja. Browser starte ich schon lange nicht mehr übers Menü, ne? Das ist bei mir zum Beispiel Code F1, ja, für einen Chrome-Browser, Code Shift F1 ist für einen Firefox und Code F3 ist für den Emacs und so wird es gemacht, ja. Das spart jede Menge Zeit und wenn man das jetzt so auf Android machen kann, dann ist das wirklich ein tolles oder kann ein tolles System werden, um dann eben damit zu arbeiten. Mal sehen. Ja, so, dann einen kleinen Tipp für euch noch, bevor wir zur App der Woche kommen. Wichtig, finde ich, wenn ihr ein älteres Gerät habt, merkt ihr, dass das oft sehr, sehr langsam wird. Das hängt einmal natürlich damit zusammen, weil die Apps immer ressourcenhungriger werden. Ich habe es schon mal gesagt. Was heute gerade noch gut genug ist, ist morgen schon nicht mehr gut genug und dann habt ihr ein Problem. Aber dennoch passiert es, dass man auf einmal seltsamerweise überdurchschnittlich langsam wird. Ja, überdurchschnittlich schnell langsam wird das Gerät. Und dann stimmt doch meistens irgendwas nicht. Man behilft sich dann mit so einem Werksreset und siehe da, dann ist die Geschwindigkeit auf einmal wieder vorhanden. Aber woran liegt es eigentlich, dass das passiert? Ja? Und zwar, weil sehr viel Kram angehäuft wird in dem Smartphone und das verbraucht Speicher. Das verbraucht erstmal Storage, der wiederum wichtig ist für die Nutzung vom Gerät, vor allem wenn zu wenig RAM drin ist. Ne? Das, was euch der Rio immer sagt, ne? RAM, RAM, RAM. Es kann nicht genug sein. In keinster Weise. So. Aber man hört ja nicht, ne? Also hat man dann irgendwann eben dieses Problem. Dann wird hier geswappt ohne Ende zwischen Hauptspeicher und Storage. Ja? Aber je mehr Storage belegt ist, desto schlechter läuft quasi diese Swap ab. Und irgendwann ist auch so viel Platz verbraucht, dass nicht mehr alles geswappt werden kann, was eigentlich müsste. Und dann geht's auf einmal drastisch nach unten. Ja. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, dass die Apps selbst auch sehr viele Datenleichen ablegen und oftmals ist dann eben so, dass eine App sich auch selbst in seinen eigenen Daten verhaspelt, wenn die App 5 GB Daten hat, ja, und 4 davon sind quasi alte Daten, wenn die Datei aber aufgerufen wird, muss quasi sich durch 5 GB Daten rumgequält werden, ja, und das ist eben schlecht. Das sind natürlich schlecht programmierte Apps, aber tja, was soll man sagen? Die gibt's halt und die kann man nicht abschaffen, indem man sagt, ja, aber das ist eine schlecht programmierte App. Ja, toll, toll. Soll ich die jetzt dann nicht mehr nutzen oder wie, wenn es halt wichtig ist? Ne? So, und deswegen gibt's ein paar Tricks. Also zuallererst mal kann man eins machen, in die Einstellung der App gehen und den Cache-Speicher löschen. Und zwar grundsätzlich für alle Apps. Es passiert nichts Schlimmes, wenn ihr dort den Cache-Speicher löscht. Das sind nur temporäre Dateien. Ja, zum Beispiel sowas wie beim Browser Bilder, die zwischengespeichert wurden und so weiter. Einzige, was passieren kann, wenn ihr die App dann das nächste Mal startet, ist beim ersten Mal müssen dann zum Beispiel wieder Bilder, die gebraucht werden unbedingt, wieder nachgeladen werden und in den Cache-Speicher gelegt werden. Aber trotzdem wird die App in der Regel dann nach diesem ersten Start schneller laufen als vorher. Ja. Dann natürlich unbenutzte Apps löschen. Das ist aus zwei Gründen wichtig. Einmal, um weitere Dateileichen eben zu vermeiden und Speicher freizugeben, Storage. Und um eben auch sicherheitsrelevante Probleme zu beheben, denn jede App, die nicht genutzt wird, ist, also jede App ist eigentlich ein Sicherheitsproblem. Und vor allem, wenn sie nicht benutzt wird, muss man die nicht drauf haben. Also weniger ist da mehr, ja. Und vielleicht als drittes noch, es kann nämlich sogar sein, dass solche Apps sogar Hauptspeicher, also echtes RAM, beanspruchen, obwohl die nicht genutzt werden. Wenn nämlich die App am Anfang, ja, wie viele Apps übrigens, sich erstmal meinen, weil sie sind ja die wichtigsten Apps überhaupt. Ne? Die anderen Apps, ja okay, aber die App ist das Wichtigste. Deswegen laden die sich einfach beim Systemstart in den Speicher. Und das verbraucht eben Speicher, ganz genau. Das verbraucht Hauptspeicher. Löscht ihr diese App, lädt die sich nicht mehr und ihr habt mehr freien Hauptspeicher, weniger Swap, schnelleres Gerät. Also auch das ist wichtig. Damit sind wir beim nächsten Punkt, Autostart Permissions, ja, also die Berechtigung. Ja. Alles, was ihr nicht braucht am Anfang, solltet ihr auch nicht als Autostart die Berechtigung geben. dann können die beim Start des Smartphones nicht automatisch geladen werden und ihr könnt die App dann manuell öffnen und dann ist es okay. Aber aufpassen, wenn ihr das bei der falschen App macht, dann könnt ihr unter Umständen mit der App nichts mehr anfangen. Zum Beispiel Mailprogramme, Chatsoftware und ähnliches, die müssen unbedingt beim Starten, beim Booten vom Handy gestartet werden. Leider ausgerechnet, da gibt es einige Kandidaten, die das genau eben nicht machen, mit dem Effekt, dass man schaltet das Handy an, denkt, oh, okay, hätte jetzt eigentlich gedacht, ich habe da eine Nachricht, naja, egal, ne? So, und irgendwann kommt man mal an einen Tag und sagt, jetzt öffne ich mal die App da und dann bom, bom, bom, bom, bom, dann kommen die Nachrichten rein. Ja, wunderbar, klasse, ne? Das ist dann genau das Gegenteil, da war das System dann zu eifrig. Ne? Aber auf jeden Fall, wenn ihr Apps habt, die definitiv nicht automatisch starten müssen, das sind zum Beispiel Spiele. Ja, außer vielleicht Pokémon, weil das mit Adventure Sync wird da ja geguckt, wie viel ihr läuft und das gibt dann Kilometer. Aber ansonsten, ne, Spiele, die tun sich gern in die Autostart-Sequenz mit einschleusen, um dann eben euch morgens schon beim Anschalten Werbung zu bringen. Ne? So jetzt Gacha öffnen, ne? Nur 5,99 ja, für der Armreif von dem coolen Girlie. Ne? So wunderbar. Nein, das braucht man nicht, okay? Wenn man die App öffnet, kriegt man die Werbung noch genug ins Gesicht geballert. Also deswegen die dann zum Beispiel rausnehmen. Aber keine Chat-Apps, keine Mail-Apps und vor allem keine Apps, die eben ihr tatsächlich am morgens braucht. Also wenn ihr dort Termine habt, ja, Erinnerungen oder die App muss immer im Hintergrund laufen, dann muss die auch als Autostart gekennzeichnet sein. Software immer updaten, ganz wichtig. Ich weiß, es gibt tatsächlich noch Leute, die denken, nee, die alte Software ist gut, ich mache mal kein Update, weil Updates sind böse und Updates machen alles kaputt. Ja, es gibt tatsächlich Updates, die Programme zerschießen, aber die sind mittlerweile recht selten geworden. Viel, viel wichtiger ist, dass Fehler ausgemerzt werden und auch kompatibel sind mit anderen Apps, die dann zum Beispiel vielleicht geupdatet wurden, aber die anderen nicht und dann passen die nicht mehr zusammen und dann gibt es ein heilloses Durcheinander und manchmal findet eben auch ein Entwickler Bugs und unglaublich, er fixt die Bugs. Ja? Memory Leaks beispielsweise. Und wenn er dann so eine App updatet und der Memory Leak gefixt ist, läuft euer Smartphone gleich eine ganze Ecke besser. Wenn alles versagt, auch zum Beispiel der Versuch, einen ganz leichten Launcher zu machen, mit ohne Schnickschnack, ohne irgendwelche Superfunktionen, ja, sondern einfach nur ein super simpler Launcher, ja, und da wird natürlich auch Speicher freigegeben und es ist dann eben auch ein bisschen performanter, das ganze Gefühl. Aber wenn das alles versagt, dann gibt's noch eine Möglichkeit für ganz alte Geräte. Geht in die Entwicklereinstellung. Dafür müsst ihr auf die Bildnummer tippen bei euren, also normalerweise ist das Einstellungen, dann System und irgendwo ist dort vielleicht auch Software und dort ist dann die Bildnummer von dem Betriebssystem. Und wenn ihr da ein paar Mal drauf drückt, ich glaube 5-mal oder sowas, ja, ne, 7-mal, ne, und dann schaltet ihr die Entwickleroptionen, die Developer Options frei. Ja, keine Panik, die sind eigentlich relativ sicher. Ja, ich habe schon gelesen, da heißt, Vorsicht, wenn man da was macht, da könnt ihr euer Gerät bricken. Ja, nie. Okay, also das ist schon äußerst extrem, wenn ihr das durch die Entwicklereinstellungen bricken würdet. Das ist, also ich kann es zwar nicht 100% ausschließen, aber es ist extrem unwahrscheinlich bei den Geräten, dass das so funktioniert. Okay, also da müsst ihr schon alles Mögliche kaputt wursteln und das ist nicht so einfach. Ja, glaubt mir's. Dort gibt es eine Funktion, nennt sich Animation Settings. Also mit Animation gibt einfach mal Suche Animation ein und wird es angezeigt. Und dort findet ihr diese Drawing oder Animations Sektion. Ja. Dort könnt ihr dann alles ausschalten an Effekten, Animationseffekten. Ja. Und auch die Animation Scale, die Transition Animation Scale und die Animator Duration Scale auf Off oder auf eine maximal niedrigsten Wert setzen. Ja? Also zum Beispiel 0,1 oder 0,2, ja, wenn das zum Beispiel steht Millisekunden. Ja. Das sind nämlich die Animationsarten und Geschwindigkeiten. Wenn ihr die ausschalten könnt, umso besser. Und ansonsten macht ihr die so schnell, wie es geht und nicht lang präsentieren. Sieht zwar schön aus, ja, ist aber unnötig normalerweise. Wenn ihr das zum ersten Mal macht und ihr seid eben Animationen so weiter gewöhnt, dann kann es allerdings auch sein, dass euch das ganz, ganz komisch vorkommt, weil ihr kriegt kein richtiges Feedback mehr und das ist dann eben ein großes Problem. Aber es hilft, dass euer Gerät dann schneller wird. Und wenn das alle Punkte, inklusive den Abschalten der Animation, immer noch dazu führt, dass er sagt, okay, es ist ziemlich langsam, dann gibt es nur noch eins, ein neues Gerät kaufen. Ja. So, dann kommen wir mal zur App der Woche und diesmal ist es kein Spiel. Dun, dun, dun, dun. Unglaublich. Kein Spiel. Wie konnte das passieren? Tja, ich weiß auch nicht. Muss an meiner Müdigkeit liegen, am Super Bowl und so. Ja. Denn ich habe was gefunden. Das ist bei mir schon eine ganze Zeit lang, nervt mich das etwas. Und zwar eine Screenshot-Software mit vernünftigen Funktionen. Das, was Android bietet, ist zwar ganz okay, wenn man einfach nur, ne, klick und dann hat man Screenshot gemacht und fertig. Aber das sieht dann eben nicht gut aus. Oben die Zeile, alles Mögliche drauf. Schnöde, so wie es auf dem Bildschirm eben aussieht. Das ist nicht schön. Wenn man einen Screenshot oder einen Teil vom Bild eben ein bisschen besser präsentieren möchte, dann gibt es die Software NextSnap. Also ohne T, NextSnap. Ja? Damit kann man ganz verrückte Sachen machen. Zum Beispiel wird der automatische Rahmen drum gemacht und man kann das auf einem Hintergrund präsentieren, wenn man möchte. Man kann viele Einstellungen machen, auch zum Beispiel gleich Seitenverhältnisse und Größen festlegen für verschiedene Social Networks, unter anderem für YouTube, für Snapchat, für Pinterest, TikTok und so weiter und so weiter. Aber auch mit solchen normalen Größen 4 zu 3, 3 zu 2, 16 zu 9, das könnt ihr alles einstellen, könnt da, und das wird automatisch dann quasi angepasst auf diesen Screen. So könnt ihr dann zum Beispiel auch für euer Smartphone aus diesen Screenshots auch Hintergründe machen, ja, oder eben das Ganze auch für einen Computer als Wallpaper nutzen. Ne? Aber normal geht es ja um die Präsentation von dem. Und da kann man dann eben Farbverläufe in den Hintergrund setzen oder Motivbilder, richtig schöne, abstrakte auch, oder eben auch eigene Hintergründe hochladen und quasi euren Screenshot auf am Hintergrund eurer Wahl präsentieren. Ja, finde ich ziemlich cool. Aber selbst einfache Farbverläufe mit abgerundeten Ecken beim Screenshot und bei dem Hintergrundbild sieht so fantastisch und professionell aus, dass ich nie einen anderen Screenshot mehr präsentieren würde als mit so einem System, weil es einfach richtig toll aussieht. Und es ist auch ganz, ganz schnell und einfach zu machen. Wer erstmal reinschnuppern will, ohne die App zu installieren auf dem Android, übrigens auch für Apple zu bekommen, der kann auf die Seite nextsnap.app gehen. nextsnap.app. nextsnap.app. Und dort ist eine Webversion von dieser App sozusagen zu benutzen, wo ihr schon alles einstellen könnt. Die Rundungen, wie groß die sein soll, wie dick der Rahmen sein soll, ob überhaupt ein Rahmen da sein soll, denn der Zoom von dem Screenshot und so weiter und so weiter. Und das Ganze könnt ihr dann auch noch anpassen mit verschiedenen Sachen, eben zum Beispiel auch, wie ich schon gesagt habe, mit diesen Farb-Gradients im Hintergrund, ja, Farbverläufe oder eben auch plain, also einfache Farben. Ja. Ihr könnt Filter über die Bilder legen, um ein Screenshot ein bisschen zum Beispiel klarer zu machen. Ja. Und ihr könnt auch noch Anmerkungen wie zum Beispiel Text oder Ähnliches in den Screenshot einsetzen. Und auch die Rahmen könnt ihr nochmal anpassen. Ihr könnt zum Beispiel sogar sagen, okay, ihr macht einen Rahmen Android Smartphone. Ja? Und da wählt ihr, könnt ihr ein paar Smartphones auswählen, zum Beispiel Sony Xperia One Mark II ist ja auszuwählen oder ein Sony Galaxy Note 20. Ja? Und dann wird das Gerät quasi dann genommen, sozusagen das Aussehen des Gerätes, und dort rein wird dann euer Screenshot gepackt. Fantastisch. Aber es gibt auch Desktop-Sachen. Ja? Zum Beispiel kann man dann hier auswählen Linux, Laptop, ja, und dann seht ihr es quasi so ein Laptop, wo ein Window ist, und in diesem Window ist dann euer Screenshot drin, ja, oder das Ganze gibt es auch für Mac, für Windows und auch eben für iOS. Ihr könnt dann euch auch das so angucken, als ob das auf dem iPad wäre. Sieht man eben das iPad drumherum und dann im iPad quasi euer Screenshot. Also ich finde es äußerst faszinierend, und man kann eben somit die Screenshots ganz schnell total genial gestalten und sieht richtig professionell aus. Also die ultimative App fürs Screenshots, ja, ist sie, aber es hat auch einen kleinen Haken. Die App ist recht teuer. Da werdet ihr nämlich schon gleich frecherweise ganz am Anfang, am Start, gefragt, einfach oben rechts oben aufs X drücken, dann könnt ihr es auch einfach mal probieren, ohne irgendwas zu abzuschließen. Vorsicht, wenn ihr Try for Free macht, dann wird gleich was abgeschlossen für 3 Tage frei und dann kostet es 54,99 im Jahr. Das ist genau das Problem. Der Preis ist recht teuer. Es gibt diesen Best Deal für eben 54,99 im Jahr. Ihr könnt auch auswählen einen wöchentlichen Zugang für 7,99 € pro Woche oder ein Lifetime Access für 69,99 €. Es ist schon ziemlich happig für eine Screenshot-App, wirklich. Ja. Ich werde auch noch nach Alternativen mal gucken, vielleicht kann ich euch die schon nächsten Sendung mal präsentieren. Ich habe nichts Besseres gefunden für so Screenshots, super schnell und einfach zu bearbeiten. Ja, man kann mit vieler Software kann man Screenshots bearbeiten, dass sie gut aussehen, aber das muss schnell gehen. Ja, Screenshot machen, App starten, ein paar Sachen auswählen, teilen, fertig. So muss das funktionieren, wenn man hier eine komplette Bildbearbeitung nutzt, ja, und für einen Screenshot dann 10 Minuten braucht, bis man es veröffentlichen kann, dann kann man es gleich vergessen. Das ist einfach viel zu umständlich. Aber der Preis hier ist schon ziemlich happig. Empfehlen kann ich sowieso nur, wenn ihr das dann richtig probiert habt, alles, und das alles nach euren Vorstellungen läuft, dass ihr dann eben die Lifetime Access nehmt, weil das ist Lifetime, also das heißt, ihr habt das dann immer. Und ansonsten 54,99 € im Jahr, da sehe ich keine Relation dazu, ne? 69,99 € für, also ohne was zu bezahlen, oder 54,99 € im Jahr. Also, ja, warum man 7,99 € in der Woche zahlen soll, das verstehe ich auch nicht. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn man nur mal kurz was machen möchte, ja, einmalig, und braucht es dann, und okay. Ne. Da drin ist dann allerdings, wenn ihr dann vollen Access habt, gibt es auch einiges, was ihr in der Demo-Version zum Beispiel nicht machen könnt. Ja. Zum Beispiel eben die Wasserzeichen entfernen, ja, das steht nämlich so made by NextSnap oder sowas. Ihr könnt farbige Schatten benutzen, eben auch diese Custom Backgrounds, ja, 3D-Effekte gibt es da einige, viele Fotofilter und eben die Device Mockups, was ich eben schon gesagt habe, das alles könnt ihr dann dauerhaft nutzen, ja, und ihr habt wesentlich mehr Auswahl, zum Beispiel bei Objekten, die ihr hinzufügen könnt, Effekte, Filter und so weiter, und auch viel mehr Backgrounds zur Auswahl und, also das ist alles sehr, sehr toll, aber das hat halt alles auch einen sehr großen Preis, ja. Von daher, das ist eben jetzt das große Problem bei dieser App. Trotzdem meine ich, wer öfters Screenshots braucht und diese veröffentlicht, zum Beispiel auf seinem Blog oder in den Social Medias, und es öfters macht, für den ist diese App tatsächlich Gold wert. Und der kannst du dann mit einer Lifetime-Version eigentlich hier zufrieden geben und ist dann super gut unterwegs mit richtig professionell aussehenden Screenshots. Wie gesagt, ich mache nächste Woche noch eine kleine Tour auf ich sagt man eben Apps, die eben auch sowas machen, wo es einigermaßen akzeptabel ist. Und wenn ich was finde, dann werde ich das nächste Woche sagen. Also, Next App, erstmal kostenlos im Play Store und zum Ausprobieren und dann könnt ihr eure Screenshots verschönern. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast wieder heftig überzogen. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es waren ein paar interessante Themen dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcasts. Hashtag TheNetcast nicht vergessen. Oder in der Community bei YouTube. Da könnt ihr auch in den Kommentaren zu der entsprechenden Sendung das loswerden. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.